Abschnitt 3 aus David Copperfield, Band 2, von Charles Dickens, übersetzt von Richard Zotzmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 8. Kapitel: Die Ferien, ein glücklicher Nachmittag. Teil 1. Als wir noch vor Tagesanbruch in dem Gasthof ankamen, wo die Postkutsche hielt, der aber nicht der Gasthof war, wo mein Freund der Kellner hauste, sondern es stand über seiner Tür Delphin, wies man mich in ein hübsches kleines Schlafzimmer. Ich weiß noch, wie sehr ich fror, trotz dem heißen Tee, den sie mir unten vor einem großen Feuer eingeschenkt hatten, und legte mich gern ins Bett, wickelte mich in eine Bettdecke und schlief ein. Mr. Barkis, der Fuhrmann, sollte mich morgens früh um 9 Uhr abholen. Ich stand um 8 Uhr auf, noch etwas benommen von dem kurzen Schlummer, und wartete auf ihn schon vor der bestimmten Zeit. Er empfing mich ganz so, als ob nicht 5 Minuten vergangen gewesen wären, seit wir uns zuletzt gesehen hatten, und als wäre ich nur in das Gasthaus getreten, um mir ein Sixpence-Stück wechseln zu lassen oder so was Ähnliches. Als ich und mein Koffer im Wagen waren und der Fuhrmann auf dem Bocke Platz genommen hatte, machte sich der faule Gaul in seinem alten, trägen Trott mit uns auf den Weg. »Sie sehen recht wohl aus, Mr. Barkis«, sagte ich, in der Meinung, dass es ihn erfreuen würde. Mr. Barkis rieb sich die eine Backe mit dem Ärmel und sah dann diesen an, als ob er darauf etwas von der Röte seines Gesichts zu finden erwartete, aber eine andere Anerkennung des Kompliments gab er nicht von sich. »Ich habe auch Ihre Botschaft ausgerichtet, Mr. Barkis«, sagte ich. »Ich habe an Peggotty geschrieben.« »So, sagte Mr. Barkis und schien verdrießlich zu sein und antwortete sehr kurz angebunden. »War's nicht richtig, Mr. Barkis?« fragte ich nach einigem Zögern. »Oh, nein«, sagte Mr. Barkis. »Nicht die Botschaft?« »Die Botschaft war schon recht«, sagte Mr. Barkis, »aber damit war's aus.« Da ich nicht verstand, was er meinte, wiederholte ich fragend: »Damit war's aus, Mr. Barkis?« »Es war mal nichts damit«, sagte er und blickte mich von der Seite an. »Kam keine Antwort.« »Sie erwarteten also eine Antwort, Mr. Barkis«, sagte ich und tat vor Verwunderung die Augen weit auf, denn nun ging mir ein ganz neues Licht auf. »Wenn jemand sagt, er ist willens«, sagte Mr. Barkis und wendete seine Augen langsam wieder auf mich, »dann heißt das so viel wie, der jemand wartet auf eine Antwort.« »Nun ja, Mr. Barkis.« »Nun ja«, sagte Mr. Barkis und stierte mit seinen Augen von neuem auf die Ohren des Pferdes. »Der jemand wartet immer noch auf eine Antwort.« »Haben Sie ihr das gesagt, Mr. Barkis?« brummte Mr. Barkis nachdenklich, nachdem er ein Weilchen überlegt hatte. »Es ist nicht mein Fall, ihr so etwas zu sagen. Hab noch keine 3 Worte mit ihr gesprochen. Ich kann's ihr so nicht sagen.« »Soll ich's vielleicht für Sie tun, Mr. Barkis?« sagte ich schüchtern. »Das könnten Sie schon, wenn Sie wollen«, schmunzelte er, »und sagen, dass Barkis auf eine Antwort wartet. Sagen Sie mal, wie ist eigentlich der Name?« »Ihr Name?« sagte Mr. Barkis mit einem Kopfnicken. »Peggotty.« »Taufname oder Vatersname?« sagte Mr. Barkis. »Oh, das ist nicht Ihr Taufname, der ist Clara.« »Ei, der Tausend«, machte Mr. Barkis. Dieser Umstand schien Anlass zu tiefstem Nachdenken zu geben, denn er saß eine lange Zeit da und pfiff leise vor sich hin. »Nun ja«, fing er endlich wieder an, »sagen Sie also, Peggotty, Barkis wartet auf Antwort. Sagen Sie vielleicht Antwort worauf? Sagen Sie auf das, was ich ihr gesagt habe. Was ist das?« sagt sie. »Barkis will«, sagen Sie. Diesen außerordentlich schlauen Rat begleitete Mr. Barkis mit einem freundschaftlichen Stoß mit dem Ellbogen, das mir die Seite wehtat. Darauf hockte er wieder wie gewöhnlich ruhig auf seinem Platze, kam nicht wieder auf das Thema zurück und blieb in dieser Stellung, bis er eine halbe Stunde später ein Stück Kreide aus der Tasche holte und inwendig auf die Seite des Wagens mit großen Buchstaben schrieb: Clara Peggotty, offenbar als Privatnotiz. Ach, welch seltsames Gefühl war es doch, sich dem heimischen Hause zu nähern, in dem man sich nicht mehr heimisch fühlt, und zu finden, dass jeder Gegenstand, den man erblickt, uns an das alte, liebe Daheim erinnert, das wie ein Traum erscheint, den man nie wieder träumen kann. Die Tage, da meine Mutter, Peggotty und ich einander alles in allem waren, da sich niemand zwischen uns drängte, stiegen unterwegs so schmerzlich vor meinem Geiste auf, dass ich nicht wusste, ob es nicht besser gewesen wäre, ferngeblieben zu sein und jene Zeiten in Steerforths Gesellschaft zu vergessen. Aber ich war einmal da und schon stand ich vor unserem Hause. Die kahlen alten Ulmen reckten alle ihre Arme in die schaurig kalte Winterluft wie verzweifelnd empor, und Stücke der alten Krähennester trieben im Winde. Der Fuhrmann lud meinen Koffer an der Gartentür ab, verließ mich dann, und ich ging durch den Garten auf das Haus zu, sah nach den Fenstern und fürchtete jeden Augenblick, Mr. Murdstone oder Miss Murdstone zu erblicken. Es zeigte sich jedoch kein Gesicht. Ich erreichte indessen das Haus, und da ich die Tür bei Tage ohne anzuklopfen zu öffnen wusste, trat ich leise und schüchtern ein. Gott weiß, wie kindlich die Erinnerung gewesen sein mag, die in mir erwachte, als ich draußen im Flur vor der alten Wohnstube meiner Mutter Stimme vernahm. Sie sang leise vor sich hin. Ich glaube, ich muss in ihren Armen gelegen und sie so singen gehört haben, als ich noch ein Säugling war. Das Lied war mir neu und doch so altvertraut, dass es mein Herz zum Überströmen erfüllte, wie ein alter Freund, der nach langer Abwesenheit zurückkehrt. Aus der versonnenen, träumerischen Art, in der meine Mutter das Lied sang, schloss ich, dass sie allein sei, und ich trat leise in das Zimmer. Sie saß beim Feuer und säugte ein Kind, dessen kleines Händchen an ihrer Brust ruhte. Ihre Augen ruheten auf seinem Gesicht und sie sang ihm etwas vor, sonst war sie ganz allein. Ich sprach sie an und sie fuhr zusammen und ein Schrei der Überraschung tönte aus ihrem Munde. Aber als sie mich sah, nannte sie mich ihren lieben David, ihr geliebtes Kind, und kam mir entgegen, kniete vor mir nieder und küsste mich und zog meinen Kopf an ihren Busen neben den kleinen Säugling, der dort ruhte, und drückte sein Händchen gegen meine Lippen. Ich wollte, ich wäre dabei gestorben. Ich wollte, ich hätte dabei sterben können mit diesem Gefühle im Herzen. Ich hätte damals besser für den Himmel gepasst als seitdem zu irgendeiner Zeit. »Das ist dein Brüderchen«, sagte meine Mutter und liebkoste mich. »Davy, mein armes Kind«, dann küsste sie mich immer wieder und umhalste mich. So lag ich an ihrer Brust, als Peggotty hereingelaufen kam. Sie stürzte auf den Boden neben uns hin und war eine Viertelstunde lang ganz verrückt. Ich war nicht so zeitig erwartet worden und der Fuhrmann war eher angekommen als gewöhnlich. Ich erfuhr auch, dass Mr. und Miss Murdstone einen Besuch in der Nachbarschaft machten und vor Schlafengehen nicht zurückkommen würden. Das hatte ich nicht zu hoffen gewagt. Ich hatte mir nie vorgestellt, dass wir drei noch einmal allein und ungestört zusammen sein könnten, und mir war in jenem Augenblick zumute, als sei die alte Zeit zurückgekehrt. Wir aßen unser Mittag vor dem Kamin. Peggotty wollte uns bedienen, aber meine Mutter litt es nicht und sie musste mit uns am Tische essen. Ich bekam meinen alten Teller mit der braunen Ansicht eines Kriegsschiffs mit vollen Segeln, den Peggotty während der ganzen Zeit meiner Abwesenheit irgendwo versteckt gehalten hatte und den zu zerbrechen sie nicht um 100 Pfund erlauben würde, wie sie sagte. Auch meinen alten Krug mit dem David darauf bekam ich, sowie die kleinen stumpfen Messer und Gabel. Als wir bei Tische saßen, hielt ich es für eine günstige Gelegenheit, den Auftrag von Mr. Barkis an Peggotty auszurichten. Ehe ich damit fertig war, fing sie an zu lachen und hielt die Schürze vors Gesicht. »Peggotty«, sagte meine Mutter, »was gibt's denn?« Peggotty lachte nur noch mehr und hielt die Schürze noch fester vor ihr Gesicht, als sie meine Mutter wegziehen wollte, und ihr Kopf sah aus, als steckte er in einem Sack. »Was hast du denn, du schnurriges Ding?« sagte meine Mutter. »Ach, zum Kuckuck mit dem dummen Kerl«, rief Peggotty. »Er will mich heiraten.« »Das wäre eine ganz gute Partie für dich«, sagte meine Mutter, »nicht wahr?« »Ach, ich weiß es nicht«, sagte Peggotty, »fragen Sie mich nicht, ich möchte ihn nicht haben, und wenn er von Gold wäre, ich will gar niemand haben.« »Nun, warum sagst du's ihm nicht, du närrisches Ding?« sagte meine Mutter. »Es ihm sagen«, entgegnete Peggotty und sah unter ihrer Schürze hervor. »Er hat mir noch nie ein Wort davon gesagt. Er weiß auch warum. Wenn er sich unterstehen wollte, so gäbe ich ihm eine ins Gesicht.« Ihr Gesicht war so rot, wie ich es kaum jemals gesehen hatte, und wie wohl nie ein anderes so rot werden kann. Sie deckte es denn auch gleich wieder zu und brach in heftiges Lachen aus, und nachdem sich dieser Anfall zwei- oder dreimal wiederholt hatte, aß sie ruhig weiter. Ich bemerkte, dass meine Mutter, obgleich sie lächelte, wenn Peggotty sie ansah, immer ernster und nachdenklicher wurde. Ich hatte von vornherein bemerkt, dass sie sich verändert hatte. Ihr Gesicht war noch sehr hübsch, aber es war viel hagerer geworden, und der Gram hatte tiefe Spuren darauf zurückgelassen. Ihre Hand war so weiß und dünn, dass sie mir fast durchsichtig vorkam. Aber dazu kam noch eine andere Veränderung, die ich jetzt bemerkte, nämlich ein beklommenes und aufgeregtes Wesen. Endlich legte sie ihre Hand liebevoll auf die Hand ihrer alten Dienerin und sagte, »Liebe Peggotty, du willst doch nicht jetzt heiraten?« »Ich, Ma'am«, erwiderte Peggotty und sah sie mit großen Augen an, »behüte mich der Himmel, nein!« »Nicht gerade jetzt«, sagte meine Mutter zärtlich. »Nie«, rief Peggotty aus. Meine Mutter ergriff ihre Hand und sagte, »verlass mich nicht, Peggotty, bleibe bei mir. Es wird nicht lange nötig sein, was sollte ich ohne dich anfangen?« »Ich dich verlassen, Goldkind«, rief Peggotty, »nicht um die ganze Welt. Wer hat das in das kleine, törichte Köpfchen gesetzt?« Denn Peggotty war aus alter Zeit her gewohnt, mit meiner Mutter manchmal wie mit einem Kinde zu sprechen. Aber meine Mutter gab ihr keine Antwort außer einem einfachen Dank, und Peggotty fuhr in ihrer Weise fort. »Ich sie verlassen? Da möchte ich mich doch sehen. Peggotty von ihnen fortgehen? Da wollte ich sie kriegen. Nein, nein«, sagte Peggotty heftig, schüttelte den Kopf und schlug entschlossen die Arme übereinander. »Freilich gibt's ein paar Katzen, die sich darüber freuen würden, aber sie sollen sich nicht freuen, sie sollen sich ärgern. Ich bleibe bei ihnen, bis ich eine alte, mürrische Frau bin, und wenn ich zu taub, zu lahm und zu blind bin, um noch von Nutzen sein zu können, und als zahnlose Alte nur noch mummeln kann, und sich keiner selbst nicht mehr die Mühe gibt, mich zu schelten, dann gehe ich zu meinem Davy und bitte ihn, mich aufzunehmen. Und ich werde mich freuen, dich zu sehen, Peggotty, und dich aufnehmen wie eine Königin«, sagte ich. »Gott segne dein gutes Herz«, rief Peggotty, »ich wusste das ja, und sie küsste mich im Voraus in dankbarer Anerkennung meiner Gastlichkeit.« Darauf deckte sie das Gesicht wieder mit der Schürze zu und lachte noch einmal über Mr. Barkis. Hierauf nahm sie den Säugling aus der Wiege und schaukelte ihn auf dem Arme. Dann räumte sie den Tisch ab und erschien wieder mit einer anderen Haube und ihrem Arbeitskästchen und dem Ellenmaß und dem Stückchen Wachslicht, ganz wie vor Alters. Wir saßen beim Feuer um den Kamin und unterhielten uns ganz prächtig. Ich erzählte ihnen, welch strenger Schulmeister Mr. Creakle sei, und sie bedauerten mich sehr. Ich sagte ihnen, was für ein prächtiger Kerl Steerforth sei und wie er mich unter seinen Schutz nehme, und Peggotty sagte, sie hätte 20 Meilen gehen können, um ihn zu sehen. Ich nahm den Säugling, als er wieder aufwachte, auf meine Arme und wiegte ihn zärtlich. Als er wieder eingeschlafen war, setzte ich mich dicht neben meine Mutter nach altem Brauch und schlang die Arme um ihren Hals, wie ich es so lange nicht getan hatte, legte meine kleine rote Wange auf ihre Schulter und fühlte wieder einmal ihr schönes, üppiges Haar mich umwehen, wie einen Engelsfittich, dachte ich immer, und war sehr glücklich. Während ich so dasaß und ins Feuer sah und Gestalten in den glühenden Kohlen erblickte, kam es mir fast so vor, als wäre ich niemals von Hause entfernt gewesen und Mr. und Miss Murdstone wären nur Schattenbilder und würden wieder verschwinden, wenn das Feuer ausging, und von allen meinen Erinnerungen sei nichts wirklich und wahr, außer meine Mutter Peggotty und ich. Peggotty stopfte drauf los, solange sie noch sehen konnte, und blieb dann den Strumpf wie einen Handschuh über die linke Hand gezogen damit sitzen und wartete die Stopfnadel in der rechten bereit, bis ein neues Aufflackern der Flamme im Kamin erfolgte. Ich kann noch heute nicht begreifen, was sie nur ohne Ende für Strümpfe stopfte und wo ein solcher nie versiegender Vorrat von Strümpfen herkam oder für wen sie eigentlich angefertigt wurden. Von meiner frühesten Kindheit an scheint sie nur zu solchem Zwecke die Nadel geführt zu haben und zu keiner anderen Handarbeit. »Ich möchte eigentlich wissen«, sagte Peggotty, die manchmal einen Anfall der Verwunderung über einen höchst unerwarteten Gegenstand bekam, »ich möchte eigentlich wissen, was aus Davys Großtante geworden ist.« »Mein Gott, Peggotty«, bemerkte meine Mutter, die sinnend dagesessen hatte, »was du da schwatzest.« »Na ja, ich möchte es doch wissen«, sagte Peggotty. »Wie kommst du nur auf so etwas?« sagte meine Mutter. »Warum kommt dir gerade die Großtante in den Kopf und sonst kein anderer?« »Ich weiß nicht, wie's zugeht«, sagte Peggotty, »wenn's nicht meine Einfältigkeit ist, aber mein Kopf kann sich die Leute nicht aussuchen, die ihm einfallen. Sie kommen und sie gehen, und sie kommen nicht und sie gehen nicht gerade, wie's ihnen gefällt. Ich möchte aber wohl wissen, was aus ihr geworden ist.« »Wie einfältig du bist«, erwiderte meine Mutter, »man sollte wahrhaftig meinen, du möchtest sie zum zweiten Mal hier sehen.« »Gott behüte«, rief Peggotty. »Nun, so sprich nicht von so unangenehmen Dingen, wenn du ein gutes Mädchen sein willst«, sagte meine Mutter. »Miss Betsy sitzt gewiss in ihrem Häuschen am Meere und verlässt es nicht. Jedenfalls wird sie uns schwerlich noch einmal beunruhigen.« »Nein«, meinte Peggotty nachdenklich, »nein, wahrscheinlich nicht. Ich möchte aber wissen, ob sie dem Davy wohl etwas vermacht, wenn sie stirbt.« »Du lieber Himmel, Peggotty«, rief meine Mutter, »was du für ein schnurriges Geschöpf bist. Du weißt ja recht gut, sie nahm es gerade übel, dass der liebe Junge geboren wurde.« »Aber vielleicht verziehe sie ihm jetzt«, bemerkte Peggotty. »Warum sollte sie ihm jetzt verzeihen?« fragte meine Mutter etwas gereizt. »Nun, weil er jetzt einen Bruder hat«, sagte Peggotty. Meine Mutter fing sogleich an zu weinen und wunderte sich, wie Peggotty so etwas sagen könne. »Als ob das arme kleine Wesen da in der Wiege dir oder sonst jemanden etwas zuleide getan hätte, du eifersüchtiges Geschöpf«, sagte sie. »Geh lieber hin und heirate Mr. Barkis, den Fuhrmann. Warum tust du das nicht?« »Weil ich damit Miss Murdstone einen Gefallen tun würde«, sagte Peggotty. »Was für ein schlechtes Herz du hast, Peggotty«, entgegnete meine Mutter. »Du bist auf Miss Murdstone so eifersüchtig, wie es ein lächerliches Geschöpf nur sein kann. Du willst wahrscheinlich selbst die Schlüssel haben und die Sachen ausgeben, nicht wahr? Das sollte mich gar nicht wundern. Du weißt aber, dass sie es nur mit der besten Absicht tut. Das weißt du, Peggotty. Du weißt es recht gut.« Peggotty brummte etwas vor sich hin, das beinahe klang wie Zum Kuckuck mit den besten Absichten und noch etwas anderes des Inhalts, das man leider zu viel von den besten Absichten spüre. »Ich weiß, was du mit deinem Gebrummel meinst, du böses Mädchen«, sagte meine Mutter. »Ich verstehe dich vollkommen, Peggotty. Das weißt du auch, und es wundert mich nur, dass du darüber nicht schamrot wirst. Aber eins nach dem anderen, und jetzt handelt es sich um Miss Murdstone, und du sollst mir nicht entschlüpfen. Hast du nicht oft genug von ihr gehört, dass sie denkt, ich sei zu unerfahren und zu hübsch«, ergänzte Peggotty. »Nun, meinetwegen«, erwiderte meine Mutter lächelnd, »und wenn sie töricht genug ist, dies zu sagen, so kann man mich deshalb doch nicht tadeln.« »Kein Mensch behauptet das«, sagte Peggotty. »Nun, das wollte ich meinen«, entgegnete meine Mutter. »Hast du nicht immer und immer wieder von ihr gehört, wie sie mir deshalb viele Arbeiten ersparen will, für die sie mich nicht geeignet hält und für die ich mich auch wahrhaftig selbst nicht geeignet halte? Und wie sie früh und spät auf den Beinen ist und alles besorgt und selbstständig herumwirtschaftet und sich im Kohlenkeller und in Speisekammern und ich weiß nicht wo sonst, wo es nicht sehr angenehm sein kann, zu tun macht? Und willst du etwa zu verstehen geben, dass sich darin nicht eine Art von Aufopferung zeigt?« »Das will ich gar nicht zu verstehen geben«, sagte Peggotty. »Und doch tust du das, Peggotty«, entgegnete meine Mutter. »Du tust nie etwas anderes, außer wenn du arbeitest. Du sprichst immer durch die Blume. Das macht dir Freude. Und wenn du von Mr. Murdstones guten Absichten sprichst...« »Von denen habe ich noch nicht gesprochen«, sagte Peggotty. »Nein, Peggotty«, erwiderte meine Mutter, »aber du stichelst auf ihn.« »Das sagte ich dir eben. Das ist das Schlimmste an dir. Du musst immer in versteckten Anspielungen sprechen. Ich sagte dir soeben, dass ich verstand, wo du hinaus willst, und du siehst selbst, ich habe recht. Wenn du von Mr. Murdstones guten Absichten sprichst und sie zu unterschätzen vorgibst, denn dein wirklicher Ernst kann das doch nicht sein, Peggotty, so musst du so gut wissen wie ich, wie gut sie sind und wie sie ihn in allem, was er vornimmt, bestimmen. Wenn er manchmal strenge gegen einen gewissen jemand gewesen ist, Peggotty, du weißt natürlich, und ich hoffe auch Davy weiß es, dass ich nicht von Anwesenden spreche, so geschieht es nur, weil er überzeugt ist, dass es zum Besten einer gewissen Person geschieht. Er liebt natürlich einen gewissen jemand meinetwegen und handelt lediglich für das Beste einer gewissen Person. Das versteht ihr besser zu beurteilen als ich, denn ich weiß recht gut, dass ich ein schwaches, unselbstständiges, unerfahrenes Wesen bin und er ein fester, ernster, entschiedener Mann. Und er gibt sich so viel Mühe mit mir.« Dabei flossen ihr die Tränen die Wangen herab, die ihr liebevolles Gemüt so leicht hervorrief, »und ich bin ihm so viel Dank schuldig und so viel Gehorsam selbst in Gedanken. Und wenn ich es nicht bin, Peggotty, quäle ich mich und klage mich selbst an und werde irre an meinem eigenen Herzen und weiß nicht, was ich machen soll.« Peggotty saß da, das Kinn auf die mit dem Strumpfe überzogene Faust gestützt, und sah in das Feuer. »Also, liebe Peggotty«, sagte meine Mutter und nahm einen anderen Ton an, »wir wollen uns nicht erzürnen, denn ich könnte es sonst nicht aushalten. Ich weiß, du bist meine wahre Freundin, wenn ich auf der Welt überhaupt noch eine habe. Wenn ich dich ein einfältiges oder lächerliches Geschöpf nannte, Peggotty, so meinte ich damit nur, dass du immer meine wahre Freundin warst und bist, schon seit jenem Abend, wo mich Mr. Copperfield zuerst hierher brachte und du mir an der Gartentür entgegenkamst.« Peggotty ließ mit ihrer Antwort nicht warten und besiegelte den Freundschaftsvertrag damit, dass sie mich mit einer ihrer herzhaften Umarmungen drangsalierte. Ich glaube, ich hatte auch damals schon eine Art von Einsicht in den verborgenen Sinn dieser Unterhaltung, aber heute bin ich fest davon überzeugt, dass sie die gute Seele nur aufbrachte und ihre Rolle darin durchführte, um meiner Mutter die Befriedigung dieser kleinen, sich selbst so widersprechenden Strafpredigt zu ermöglichen, die sie sich nun auch gewährt hatte. Dieses Mittel bewies sich äußerst wirksam, denn ich erinnere mich, dass meine Mutter für den Rest der Zeit unbefangener war und Peggotty sie weniger beobachtete. Nach dem Tee las ich zur Erinnerung an alte Zeiten Peggotty ein Kapitel aus dem Krokodilenbuche vor. Sie holte es aus ihrer Tasche, und ich weiß wahrhaftig nicht, ob es seit meiner Abreise immer darin gesteckt hatte, und dann unterhielten wir uns von Salem House, was mich wieder auf Steerforth brachte, von dem ich immer reden musste. Wir waren sehr glücklich, und dieser Abend, der letzte in seiner Art und bestimmt diesen Lebensabschnitt auf ewig zu beschließen, wird nie aus meinem Gedächtnis entschwinden. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 28. November 2024.